verbunden mit der Mailbox von Tommy Ritter. Angenehm. Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Nancy hier. Dein freundlicher Erinnerungsservice. Vergiss deinen Termin nicht, Tommy, ja? Ahoi. Guten Tag. Sie sind verbunden mit der Mailbox von Ja, ich? Ich wieder? Ja. So langsam solltest du aus dem Quark kommen, Tommy, ja? Rufst du bitte mal zurück? Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Junge, wie oft soll ich denn noch anrufen? Erster Angriff. Hörspiel von Dirk Lauke. Mal ehrlich, wenn dir einer erzählt, er ist Polizist geworden, weil er Gutes will, wen will denn der eigentlich verarschen? Ich habe in meinem Leben jede Menge Bullen erlebt. Du kannst sie alle in die Tonne treten. Außer eine. Unsere Nancy. Was die schon im sogenannten berufspraktischen Teil von ihrer Ausbildung geleistet hat. Hut ab. Aber so ist es ja manchmal. Da kachelst du schon mit 180 durch die Kante und merkst es selber nicht. Ach, Tommy, wenn du das hier hörst, ist dein Termin vorbei. Das gibt's doch nicht. Mensch, du kannst dich nicht um alles kümmern hier. Probier mal. Danke, Meisen. Ich esse doch kein Fleisch. Oh, einem deutschen Beamten muss was dran sein. Sieht man. Ja, ich habe hier die Funktion als öffentliche Gummimuffe. Mensch, was tun denn die Kerls hier rumhuppen wie ein Rambo? Dann haben sie Arme hier und dann weht sie hoch. Wagen 42? 42 hier? SWG in der Straße des Friedens. Bleiben Sie dran. Info folgt. Hoi. SWG, SWG. Schusswaffengebrauch. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das ist ein bestimmter Böller. Ist ja bald Silvester, heißt es. Also wettermäßig sieht es ja nicht so aus. Mann. Schifft und schifft und schifft. Meißner. 42, Anrufer heißt Ronny Lange, ist Trainer einer Kampfsportgruppe und bei Kollegen bekannt. Auf dem Parkplatz vor seiner Turnhalle steht ein silberner Mondeo. Darin liegt offenbar eine Person mit starken Blutungen. Erlaubnis Sondersignal. Das ist echt. Das ist echt. Was machen wir? Fahr zu, ne Fahrschein. 42 verstanden. Ja, korrekt heißt es ja, erster Angriff, wenn ihr zum ersten Mal zu einem Tatort kommt. Das kannst du nachgucken. Polizeidienstvorschrift PDV 100. Und ich muss sagen, wie unsere Nancy ihren ersten Angriff gemeistert hat, das hätte stabilere Atzen ausgehebelt. Aber sie, völlig cool. Sanikasten, Meißner. Meißner? Meißner! Ich hab's erwischt. Oh, die Pumpe. Wie? Was? Meine Pumpe. Oh, mein Herz. Hä? Jetzt? Du musst das übernehmen. Du musst das übernehmen. Mach deinen Job. 42, erbitte zweiten RTW. Beamter mit was? Mit einem Herz. Verdacht auf Herzinfarkt. Ende. Sie dachte sogar an die vollständige Kinderkarategruppe samt Übungsleiter Ronny, die vor der Turnhalle stand und gaffte. Ey, Mr. Miyagi, noch ein Foto vielleicht? Rein mit den Kindern, aber Dalli sonst raucht. Radspuren, nennen Sie. Merkst du Fahrradspuren? Und die Pistole im Schoß der Angeschossenen hat sie nur mit einer Plastiktüte weggehoben. Wegen Fingerabdrücke. Profimäßig. Durchhalten. Notarzt ist unterwegs. Polizei? Ja. Polizei? Ja, ist gut. Polizei, genau. Nazi. Nazi. Wie bitte? Nazi. Ist gut. So wie das abgelaufen ist, hätte bestimmt keiner geglaubt, dass Nancy eine von uns Losern ist. Aus der WBS 70 Platt in Lörben. Vorstadt Göre, Ostdeutschland. Ich hab 100.000 Fans, die mich noch nicht kennen. Ding beim Eintreffen, kopfüber aus der geöffneten Fahrertür. Scheiße. So, hergehört alle mal. Also für den Fall, ihr fragt euch, wozu der Tamtam? Mit der Heli-Staffel, allen Verfügbaren und der Raumfahndung auf 10. Wo doch die Geschädigte sich wahrscheinlich selber ausgipsen wollte und dabei verzogen hat. Komm schon. Also, traurige Antwort erstens. Es gibt Hinweise, dass wir Suizid anzweifeln dürfen. Traurige Antwort zweitens. Die vermutlich Angeschossene ist Kollegin. Marika Böhmicke von der Bereitschaft. Von daher ist klar, Leute, dass wir alles, wirklich alles in unserer Macht Stehende tun. Erst recht, wenn sich der Anfangsverdacht bestätigt, Gewaltverbrechen. Leute, Angriff auf eine Beamte. Das ist ein Angriff auf alle von uns. Ach so, wer will, kann auch noch was hier rinschmeißen. Reik Röblinger war mal im selben Zug mit ihr. Ich mach's kurz. Ich bin eng mit Marika befreundet. Schon gut, Alter, schon gut. Komm her. Ja. Komm. Sie ist alleinerziehende Mutti. Eine klasse Frau. Ja. Ich hab ihr meine Schachtel hingestellt, nur so als Geste. Vielleicht hilft's ja. Danke. Dankeschön. Danke, Reik, danke. So, ihr guckt alle wie Geld, schön und gut, aber wir sind ausgebildete Bluthunde. Was können wir noch tun? Ich verrat's euch, Leute. Ihr meldet euch zu allen notwendigen Extraschichten, ja? Personenkontrolle, ETC. Noch Fragen? Also dann, Feuer. Oh, ja, ich, Herr Maschlewski, Ritter, praktische Ausbildung. Wohin soll das Protokoll? Wie, was denn für ein Protokoll? Erster Angriff. Das machen doch die Kollegen, die zusammen mit Ihnen eingetroffen sind. Aber die kamen doch erst nach dem Notarzt. Zusammen, Ritter, ihr kamt zusammen. Melden Sie sich für Straßenkontrolle. Aber das stimmt so nicht. Oh, Leute, also, alle nochmal die Lauscher auf. Ritter hier, unser Anwärter, sich nur spitzenmäßig im Kickboxen, sie hat auch die Kollegin zuerst aus der Karre gezogen. Applaus bitte. Reicht das, Fräulein Tongtong? Mensch. Aber sie hat auch... Freut mir einen Kaffee. ...was gesagt. Hör mal, welcher Gesichtshonk hat schon wieder meinen Kaffeebecher? Wieso schreibe ich meinen Namen darauf? Aus Jux oder was? Bitte sprechen Sie Ihre Nachricht nach dem Tonsignal. Nancy hier, ich komme vorbei, Tommy. Ich muss nur noch schnell was erledigen. Hab dich lieb. Das war wieder typisch. Wegen einer Polizistin kreist ein Hubschrauber. Und wer dachte an Kollege Herzinfarkt? Also eins ist klar. Weihnachten fällt für mich die ganz aus. Ja, also ich bin auf Diät gesetzt, Ritter. Hab dich hängen lassen, wa? Kannst du da nichts für, Meißner? Stell dir vor... Die ist Polizistin. Sag bloß. Da war eine Waffe im Auto. Oh, dann hat die sich selber. Mit links? Sie trägt das Holster rechts wie eine Rechtshänderin. Nee. Außerdem hat sie was zu mir gesagt. Vielleicht ja einen Hinweis. Erfassen? Den Täter. Sag mal, wieso besuchst du die eigentlich nicht? Was? Die liegt doch hier auf der Intensivstation. Ich meine, und so schwer scheinst du dich ja nicht für mich zu interessieren. Ich hatte ja bloß einen Infarkt, was? Nancy? Nancy? Hey, Nancy, wo willst du jetzt hin? Normalfall? Wenn du als x-beliebige Person auf Intensivstation marschierst, ich schwöre dir, es kommt sofort wer angeschossen. Untersteh dir. Nancy Ritter. Weitergehen oder Hallo sagen? Aber wenn du wie unsere Nancy und Steffi Schulz im selben Viertel aufgewachsen bist. Nee, oder? Steffi? Du arbeitest wohl hier? Auf der ETS, nur klar. Und du in Uniform oder was? Bist du jetzt Polizistin? So ein Stricher noch. Stricher? So nennen wir den Azubi wegen der Litze hier oben. Ein Strich, Stricher, ist ein bisschen, naja, Tradition halt. Sag mal was anderes. Die Angeschossene. War es nur selber oder nicht? Bei uns gehen schon Wetten rum. Ja, das versuche ich halt gerade rauszufinden. Da lasse ich dich mal Mäuschen spielen. Oh, warte. Fahrstuhl? Sag mal. Es hackt hier, wo ganz gewaltig. Scheiße. Ritter? Dein Chef, wa? Lass mich mal. Was machen Sie denn hier? Das würde ich von Ihnen mal gerne wissen. Sie können doch genauso wenig durchstiefeln, wie Sie lust sind. Hören Sie mal, ich stiefele nicht. Ich setze mich als Personenschutz da in Gang. Ritter, Abflug. Nein. Sie setzen sich bitte dort drüben hin. Hä? Das heißt, wie bitte? Da ist der Stuhl. Das heißt, wie bitte? War noch was? Bitte. Hey, Abflug. Und die anderen Herrschaften? Kriminalpolizei, Hacker. Gesche Kraus. Oh, Kriminalpolizei? Nennen Sie Ritter. Ich wollte Ihnen was sagen. Ach, Ritter! Wenn Sie nicht gleich abhauen, haben Sie schneller ein BO am Hals, als Sie Scheiße sagen können. Zwei Sachen noch zur Polizei. Erstens. Abkürzung gibt's für so ziemlich alles. HB, Haftbefehl. Fahri, Fahrtrichtung. BTM, Betäubungsmittel. Es gibt sogar eine Abkürzung für den kleinen Plastebeutel für die BTMs. KVT, Klemmverschlusstütchen. Und wenn DGL Marschlewski, DGL ist der Dienstgruppenleiter, unserem Stricher Nancy ein DO androht, meint er Disziplinarordnungsmaßnahme. Und wo wir schon bei Hackordnung sind, zweitens. Streifenbulle und Kripo sind nicht verwandte Arten. Während unsere Nancy noch mit Einfinger-Adlertechnik ihren Bericht schrieb, hatten die Kripos schon einen Haufen ermittelt. Opfer heißt Böhmike Marika, 37 Jahre. Sundin ist 7. Kriminalhauptkommissar Gesche Kraus, Kettenraucherin. Vom Brain her Eiskristall. Otto Dillen, super. Ist ihn auch mit dem Steve Winger zusammen? Marco Hecker, mehr der McFit-Typ, Spaßvogel. Hier steht Solo. Sagen Sie bloß, Sie kennen die. Vor 10 Jahren mal was mit ihr zu tun gehabt. Lehrgang. Klasse Frau. Mal was? Das hatten Sie doch mit allen Beamtinnen in Uniform. Stimmt so nicht. Ich hatte auch mal was mit Beamtinnen im Bademantel. Kotz. Können Sie nicht das Fenster aufmachen? Winter. Ein deutscher Beamter friert doch nicht. Spaß. Haha. Hatten Sie auch mal was mit Beamtinnen in Zivil? Inwiefern? Die Böhmicke war VE in Hamburg. Verdeckte Ermittlerin? Marika? Nee. Autonomes Zentrum. 26 Monate. Foto aus der Zeit. Haare wie ein Rastafari. Schnorren wir das Fischkorb-LKA an, dass die eine Liste schicken. Ehemalige Zielperson? Nur zu, Herr Hecker. Schnorren Sie. Wie gesagt, Kriminalpolizei, andere Liga. Auch von den Namen her. Hecker und Kraus. Da denkst du auch gleich an Heckler und Koch. Waffenmarken, Weltruhm. Die Kriminaltechnik sagt, er muss dort von außen gezielt haben. Na klar, bei den Radspuren. Und die Privatpistole? Vielleicht hat sie danach gegriffen. Ein Täter sieht ihre Waffe, erschrickt und trifft den Hals. Fragt sich, warum er es nicht zu Ende gebracht hat. Handy? Hab ich. Sitzt du mit deiner privaten Pistole auf einem Parkplatz und wartest auf dein Kind? Ich hab kein Kind, Kraus. Von dem ich wüsste. Aber ich hab meine Privatwumme auch so überall dabei. Sie nicht? Ich hab gar keine. Hä? Sie? Wieso nicht? Pazifist oder was? Ernsthaft nicht? Sie sehen jeden Tag so viel Mist und Vertrauen dieser Gesellschaft noch? Wieso wartet ihr überhaupt auf ihr Kind? Trainer Ronny sagt doch, Zitat... Der Dillen hat letzte Woche einen Otsuki kassiert. Ein Fauststoß. Der war nicht beim Training. So, und was macht Mutti trotzdem da? Das zum Tatortumfeld. Dann noch das Private und das Berufliche. Wobei sich das bei einer Polizistin schwer auseinanderhalten lässt. Hier ist Marikas Spind. Auf dem Bild sind wir noch in der Ausbildung. Dann ist sie ja nach Hamburg gegangen. Und das? Training, Wettkämpfe. Ach, sie ist auch im Karate. MMA. Von allem was. Karate, das ist für die Einsteiger. Aha. Sie sind auch dabei. Einige Kollegen. Foto nehme ich. Hatte Frau Böhmicke zuletzt irgendwelche besonderen Maßnahmen durchzuführen, Herr Röblinger? Was gehört? Nee. Organisierte Kriminalität, stark pigmentierte Mitbürger kontrollieren. Sie meinen Nordafrikaner? Na, Fries, so Zeug eben. Etz. Was ist denn? Die Kollegin hat Nikotinmangel. Wollen Sie ihr Tablet oder so? Definitiv. Das haben Sie? Wie ist Ihre Beziehung zu Frau Böhmicke? Ganz ehrlich, sie ist eine klasse Frau. Hab ich schon mal gehört. Tommy! Also ich bin echt nicht der Typ, der unbedingt ins Rampenlicht springen muss, aber in dem Fall kommen wir leider nicht drum rum. Tommy! Ja, Sekunde! Mach auf! Hi! Schwesterherz! Tommy Ritter, angenehm. Hi! Es stinkt nach Raumspray. Dichte. Was hast du gemacht? Nicht. Was soll ich gemacht haben? Der Termin, du warst nicht da. Welcher Termin denn? Bewährungshelferin. Ach, der Termin. Ach, der Termin. Ich hab dir stundenlang auf deine Mailbox gelauert. Bitte. Jetzt tu nicht so, als würdest du dein Handy suchen. Ich wollte ja hin, Nens. Ehrlich, ich... Man, weißt du, was für einen Tag ich hatte? Einen bierseligen? War's bei Ali, ja? Deinen harten Tag rieche ich überall aus deinem Mund und durchs Raumspray. Was hast denn du da? Jetzt lenk nicht ab. Nee, da am Arm. Oh, ist das Blut? Das ist von einer angeschossenen Kollegin. Von einer... Was? Von einer angeschossenen... Fuck, oh, das ist Blut. Fuck, ist eine Polizistin. Fuck. Ist gut. Jetzt tu doch nicht so, als wärst du dabei gewesen. Das war ich nicht. Natürlich nicht. Ich wurde gezwungen. Ich wollte es ja nicht. Wozu gezwungen? Na, dealen. Ich hab nur gedealt. Ein bisschen... Dealen? Du wurdest zum Dealen gezwungen? Von Bunge. Patrick Bunge, der Chemo. Der Nazi. Ja, na klar, aber das halbe Reich war doch auf Crystal Meth, Pervertit-Tabletten, Panzerschokolade. Ja, eben, du verkaufst doch gar kein Meth. Nee. Machst du das etwa? Nein, nur Dope. Für nur Dope? Bist du verurteilt, Tommy, jetzt stinkt das hier. Ja, ich weiß, man, ich erklär's dir ja, Nancy. Also, Chemo, da rüsselt sich Kristalle in die Nase, die machen ihn tagelang wach und aggressiv. Deswegen wollte er was zum Runterkommen, was Beruhigendes. Und das hast du ihm angeboten? Ich hab gesagt, ich handle nicht mehr. Ich muss zu meinem Termin mit der Bewährungshelferin. Aber ich hab's wegen dir gemacht. Wegen mir? Na klar. Wenn der rum erzählt, dass ich vorbestraft bin, das wirft doch ein schlechtes Licht auf dich, ne? Bei deinen Ne? Tommy, willst du mir erzählen, du handelst mit Gras, um eine Polizistin zu schützen? Mann, darum geht's doch jetzt nicht. Ach nee. Nee. Mann, ich bin in einem Affenzahn, zu dem so einer Laube geheizt mit dem Rad. Da kommt der unter in so einer Kleingartenanlage. Hollywood-Schaukel, Schubkarre schon mal gehört. Schubkarre? Ich bin in ein SUV gerasselt. Der kam hinterm Vereinshaus vorgebrettert wie der letzte Henker in einer Gartenanlage. Bin dem voll in die Tür gedonnert. Ist das wichtig? Nee, bloß ne. Und was, wenn der Fahrer die Cops holt? Mein teures Auto, mein Auto. Und die werfen einen Blick in meinen Rucksack. Ja, gute Nacht, Marie, da fahre ich ein. Aber der Typ. Tommy, ja? Arsch, cool. Sonnenbrille auf, im Winter, winkt mich einfach durch. Dabei ist eine Beule in dem sein... Jetzt komm zur Sache! Okay, Chemo, komplett aufgekratzt. Weißt du, was heute für ein Tag ist, Tommy? Weißt du, was heute für ein Tag ist? Geburtstag von Rudolf, Adolf? Heute ist bezahlter Tiermittag. Holt der eine Wumme raus. Eine echte. Oh, okay, Chemo, jetzt ganz ruhig, ja, aber okay, ein Scheiß jetzt. Meinst du vielleicht, die Ochsen machen was wegen einem wie dir? Okay, Chemo. Wer weiß, vielleicht habe ich die ja von einem Beamten. Und wenn ich die Erde von deinem untermenschlichen Antlitz erlöse, wird kein deutscher Polizist auch nur einen Finger rühren. Wie, und das war's? Ja, wie, das war's? Mann, ich hab mir fast eingeschissen. Die war echt. Wie viele von deinen Freunden haben schon mal mit sowas rumgefuchtelt? Hör auf zu labern. Wieso hast du überhaupt noch Dope? Das ist kein Gelaber, Nancy. Ich schwöre, der Typ hat... Wo ist das? Da? Unter der Herdplatte? Nee, oh Mann. Wer sagt denn? Wupp, wupp. Ab ins Klo. Warte. Der hat was damit zu tun. Mit deinem Fall, Nancy. Ich hab keinen Fall. Ich darf nicht mal zum Stammtisch. Ich fang klein an und das solltest du auch tun. Am besten fährst gleich morgen früh zu deiner Bewährungshelferin. Entschuldigst dich. Wie denn? Er hat doch mein Bike. Deswegen habe ich den Termin doch nicht geschafft. Chemo hat dein Fahrrad? Sag mal. Ja! Stimmt was nicht? Sesselsburger Face auf! Sesselsburger Face auf! Meiner, wenn du Antworten suchst, guck in den Lexikon. Bei mir kriegst du Wurst. Ja, sie will doch nur wissen... Was empfiehlst du denn, Ali? Ich denke, du bist kein Fleisch. Kriegst du Bräuler. Ja, aber... Klappe, Tommy. Mit extra... Na, extra kostet doch extra. Hier, habt ihr schon die neue Karaoke-Maschine bei mich probiert, Meiner? Sind alle Songs drauf. Easy Deasy, Kiss, The Stones... Was singt denn der Chemo? Braun ist der Haselnuss. Tommy. Wenn ich wüsste, wo der Bangert sich rumtreibt, Meiner, ich hätte mich schon vorgeknöpft. Wieso denn? Ne, zahlt doch. Was? Zahlt doch. Zahltag, die Stütze, es ist Monatsanfang. Da hörst du es, Meiner. Wer beim Ali anschreit, weiß Bescheid. Nämlich? Wenn ne Zahltag den Weg zum Ali nicht findest, der Ali... Er findet den Weg zu dich. Und der Ali findet? Alle, immer. Genau so sieht's aus, Meiner. Ali findet alle außer Chemo. Suchst für welche dem ihr schießen nennt, wa? Er hat Tommys Rad. Ich will dir mal was sagen, Meiner, Nancy. In Chemo versteckt sich nicht. Wenn der Zahltag nichts brauchen kann? Glaubst du es? Der fuchtelt mit einer Bullenknarre rum, aber schießt eine Bremsspur in Schlüpper wegen 20 Euro. Nee. Woher weiß eigentlich jeder, dass es eine Polizeipistole ist? Ich hab's ihm nicht gesagt. Stadion, Tratsch. Ihr geht wohl nie zum Club? Den musst du mir erklären. Du warst schon immer ein bisschen. Von 100 Bullen stehen 30, wenn sie keinen Dienst haben, doch mit in der Kurve. Jetzt sag endlich, was getratscht wird, Ali. Eine Wedelmann mit 2-3 lila Scheine und fragt einen Beamten, dass er seine Knarre auf dem Raststättenklo vergisst. Namen hat der Beamte nicht? Na, mehr sag ich nicht. Mach 52,50, meiner. Voll ein Hähnchen und ein Salat. War doch mit extra. Runde auf. Firma dankt. Sag bloß, du glaubst das, Nancy. Wenn du was klauen willst, dann auch nicht bei der Polizei. Erst recht keine Waffen. Kommen dauernd welche weg. Bundespolizei vermisst gerade 11 Stück. Berlin, Hannover, Leipzig fehlen Maschinenpistolen. Bei uns letztes Jahr ist auch eine weggekommen. Ne. Ja, und jetzt? Meld mal dein Rad gestohlen. Oh, Scherz? Bei der Polizei oder was? Wenn die das finden, dann fängt der Handel doch erst an. So schnell ist das aus den Auserwarten. Wer weiß, welcher Staatsanwalt da mit meinem Rad rumkurft. Tommy. Ja, schon gut, schon gut. Das Ding hat doch eine Rahmennummer. Mach's einfach. Hm? Yes? Ich esse. Dein Huhn. Was wollen Sie, Ritter? Fahnden? Wen denn? Ich muss zur Kripo. Das Opfer, die Böhmicke, hat zu mir gesagt, Nazi. Was vielleicht ein Hinweis auf den Herrn Maschlewski. Versteh schon, ne? Die Böhmicke sabbelt was von Nazi und am selben Tag verschwindet in ihrem sogenannten Wohngebiet... Ein stadtbekannter Neonazi, der behauptet, er habe eine Dienstpistole. Ist nicht letztes Jahr eine beim Auswärtsspiel vom Club weggekommen? Was ich nicht verstehe, Ritter. Sind in Ihrem Plattenbaumoloch nicht alle Stadtbekannte irgendwas, die irgendwas behaupten? Wieso, Fräulein Ritter? Loben Sie als kleiner Stricher eigentlich? Sie sind so viel schlauer wie die von der Kripo. Die sind wieso nicht auf Revier? Wo dann? Wie's ich denn? Vielleicht sind das welche, die jeden zur Abwechslung mal ihre Arbeit nach. Du weißt, dass ich mehr will, als mir zusteht. Und quatschen mit Verdächtigen oder so. Menschens Kind, das war ein Zaunfall, Ritter. Du weißt, dass ich mehr will, als mir zusteht. Sie sollen sich an ihrer Arbeit scheren. Du weißt, dass wegen mein Namen Blut fließt. Ach und? Noch was, ja? Hier, Icke. Nur Icke. Ja, Mann, ich kann so weit mit meinem Blut fließen. Dass sie immer so stinkstiefelig drauf sind, Kraus. Dem Rüpplinger seine Kollegin wurde angeschossen und sie regen sich über seine Wortwahl auf. Die Wortwahl deutet auf ein Weltbild hin. Oh klar. Haben Sie jemals ehrlichen Dienst auf der Straße geschoben? Auf Demos, Krawallen? Einer wie der Rüpplinger, der vertritt den Rechtsstaat an Vorderseite. Bla, bla, bla, bla, bla. Wieso gehen Sie denn nicht selber zu den Prügelkorps oder in die Politik? Mach ich. Sie werden es nicht glauben, das mache ich. Gut. Ich muss Sie auf die Sprechstunden vertrösten. Ich habe Seminar. Kriminalpolizei, Frau Löscher. Gesche Kraus. Marco Hecker. Das gilt auch für Sie, sofern Sie keine anderen Verfügungen dabei haben. Kennen Sie eine Marika Böhmicke? Jetzt nicht. Aber sonst? Frau Böhmickes Kind ist in derselben Karategruppe wie Ihre Tochter. Ah ja? Ist irgendwas mit meiner Tochter? Nee. Ihr Name, Frau Löscher, taucht beim LKA Hamburg auf. Sie und andere Personen der linken Szene wurden von Frau Böhmicke observiert. Immer noch, ah ja. Ist uns nicht entgangen. Ist Ihnen ein bisschen spät nicht entgangen, würde ich sagen. Sie haben Frau Böhmicke erst enttarnt, wenn man das so sagen kann, als sie sich von der Szene verabschiedet hat. Und dann trifft man sie in Uniform auf der Straße in der eigenen Heimatstadt. Ist das nicht ein Ding? Sie kommen aus Lörben? Kind, Oma, Stelle in der Fakultät, hat gepasst. Geht's jetzt um meine Tochter? Nein. Bisschen viel Zufall, hä? Was? Ach, dass wir die Kinder in denselben Kurs stecken. Trainer Ronny ist richtig gut. Aha. Ganz schön viele Rechte in dem Umfeld. Stört Sie das nicht? Sind auch ganz schön viele Polizeibeamte in dem Umfeld. Stört Sie das nicht? Soziologie. Was forschen Sie? Im Moment eine breit angelegte Studie über Polizeigewalt. Und? Läuft's? Sagen Sie es mir. Von 100 Anzeigen kommen 97 nicht vor Gericht. Der Rest wird eingestellt. Ich muss jetzt wirklich los. Glauben wir nicht. Frau Böhmicke wurde gestern Abend kurz vor 18 Uhr angeschossen. Hab ich nichts mit zu tun. Ah ja? Und wieso verabreden Sie sich dann mit ihr für 18 Uhr per SMS, ha? Vielleicht fällt Ihnen ja auf der Fahrt ein Strategiewechsel ein. Frau Löscher, Sie sind vorläufig festgenommen. Dringender Tatverdacht. Hoffentlich haben Sie nichts gegen Raucher. Innen. Auf dem Revier konnte es unsere Nancy kaum erwarten. Frau Kraus? Frau Kraus? Scheiße. Kraus hier, hör noch mal wegen dem Tablet und dem Telefon. Wie kann es sein, dass da so gut wie nichts drauf ist? Fachchinesisch. Gucken Sie doch noch mal. Entschuldigen Sie? Nancy Ritter, ich bin die Anwärterin wegen dem Fall der Kollegin. Ich bin die, die sie gefunden hat. Machen Sie schnell. Ich wollte Ihnen sagen, dass sie was zu mir gesagt hat. Wer? Na, das Opfer. Ich war zuerst am Tatort. Wieso steht das nicht in dem Protokoll? Das ist von den Kollegen, die nach mir eingetroffen sind. Blödsinn. Was hat sie denn gesagt? Nazi. Also, nicht zu mir, nehme ich an. Es klang eher wie ein Hinweis. Frau Böhmecke wurde am Hals getroffen. Sind Sie sicher, dass das verständlich war? Nee. Wie bitte? Nicht hundertprozentig. Sie entschuldigen mich. War es eine Dienstpistole? Ich habe noch einen Hinweis auf einen Rechtsextrem, der behauptet hat, er hat eine. Und letztes Jahr ist beim Fußball eine verloren gegangen. Oh, Kraus, noch mehr kippen und ihr Krebs kriegt Krebs. Gleich. Können Sie Ihren Hinweis verschriftlichen und bei mir im Büro abgeben? Hier meine Karte. Ja, klar, danke. Wer war das denn? Praktikantin. Hat die Ballistik schon einen Waffentyp? Na, kommen Sie, kommen Sie. Sie waren also zum Joggen verabredet, ja? Je heftiger du unserer Nancy die Tür vor der Nase zuschlägst, umso doller versucht sie reinzukommen. Sie hat also nochmal was geschrieben und ist mit ihrem Zettel ins Büro von Hecker und Kraus gerannt. Dort hat sie zugeguckt, wie ihr Zettel auf einem großen Stapel gelandet ist. Hunderte andere Zettel. Und wie reagiert unsere Nancy? Gucken wir uns Chemos Garten doch mal an. Nett hier. Das ist eben der Unterschied. Was für die einen das normale Leben ist, ist für die anderen schon klar. Du hast schon als Kind nicht mit dem Labern aufgehört, wenn du Schiss hattest. Ich hab keinen Schiss. Was wird denn das? Drüber klettern. Shakespeare. Ziehst du jetzt keine Knarre? Trag ich Uniform? Die ist im Revier. Und wenn wir ihn finden? Wir suchen Chemo doch gar nicht. Sondern? Immer noch mein Fahrrad oder was? Genau. Apropos Shakespeare. Das wäre doch eine Maßnahme, das alles festzuhalten, was man mit dir so erlebt. Wer weiß, vielleicht komme ich ja groß raus oder so. Also wir, meine ich. Ich könnte Drehbücher schreiben. Wie schwer kann das sein? Ahnung von Filmen habe ich ja. Und im Grunde kannst du sowieso alles runterbrechen. Jetzt halt endlich die Klappe. Die Tür. Also entweder war hier schon jemand, oder... Der hat echt ein Problem mit Ordnung. Nee, hier war einer. Was hat er gesucht? Was wohl? Die Waffe? Und du meinst, du findest sie, wenn du denselben Kram nochmal umdrehst? Hast du vielleicht eine bessere Idee? Oh. Ich fass auf keinen Fall rein. Na, du sollst auch nicht ins Plumpsklo greifen, sondern an die Unterseite von dem Brett. Da würde ich sie nämlich verstecken. Mit dem Gaffer. Welchem Gaffer? Dem hier. Warte. Was machst du? Na was? Du bist ja zu fein. Die Fingerabdrücke. Warte. Nimm das. Boah, ernsthaft? Hast du immer eine Plastiktüte dabei? Ja, jetzt frag nicht. Tada. P6 steht drauf. Ist das jetzt eine Bullenwaffe? Dienstpistole. War sie bis jetzt. Wir stellen gerade um. Hallo, Polizei. Ey, bist du Tommy? Das ist kein Spielzeug. Leg sie da hin, Mann. Nicht antatschen. Ich mache ein Foto. So, können wir los? Spinnst du? Die Kripo muss herkommen. Ich sag's Ihnen doch, sie wollte das treffen. Sie hat's vorgeschlagen. Aber ich bin nicht hingegangen. Und wieso... Entschuldigung. Wieso wollte sie das treffen? Vielleicht wollte sie sich entschuldigen. Wofür? Jahrelange Beschattung. Vortäuschen von Freundschaften. Nee. Vielleicht wollte sie nur sagen, dass sie aufhören sollen. Entschuldigung. Aufhören womit? Frau Böhmecke nachzustellen. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie tun immer so weltoffen und dass es um alle anderen geht. Dabei haben Sie nur sich selber im Kopf und glauben, Sie können alles machen. Warum sind Sie denn nicht hin zu dem Treffen, wenn Sie geglaubt haben, sie wollte sich entschuldigen, hä? Mensch, Kraus, langsam reicht's mit dem Handy. Sie als alte Autonome werden doch wissen, dass wir mit Ihren Handydaten ein Bewegungsprofil angefertigt haben, hä? Sie waren gegen 18 Uhr in der Nähe vom Tatort. Meinen Sie nicht, ich als alte Autonome hätte mein Handy schön zu Hause gelassen, wenn ich vorgehabt hätte, der was anzutun? Vielleicht hatten Sie den Punkt ja vergessen. Ich habe wirklich gedacht, sie will reden. Das will einfach nicht in meinen Kopf rein. Als Kinder, als Jugendliche waren wir befreundet. Und dann, 10 Jahre später, taucht sie wieder auf und ich habe mich gefreut. Ich habe mich richtig gefreut. Aber sie musste ja ausspionieren, wie ein paar Jugendliche Sojagulasch kochen und gegen unterlassene Hilfeleistungen im Mittelmeer protestieren. Das war ein offenes Projekt. Da kann jeder hin. Das weiß jeder. Aber das wisst ihr Bullen natürlich nicht, weil ihr euch das nicht vorstellen könnt. Sie haben sie umgebracht. Ich war da. Ich bin hin zu dem Auto. Die Tür stand offen und da lag sie mit dem halben Körper draußen. Verdreht. Überall Blut. Sie kam an und da lag sie schon da. Ja. Blödsinn. Ich kam an, da lag sie. Sie entschuldigen mich. Jetzt? Haben Sie sie angefasst? Ich bin umgedreht. Sie sehen eine Schwerverletzte, mit der Sie obendrein verabredet sind, Frau Löscher, und drehen einfach um? Ja. Warum? Oh, Alter, ist das kalt. Wie früher, weißt du noch? Mutti hat die Rechnung nicht bezahlt. Weiß der Geier, wo die war? Zum Frühstück lecker Senf aus dem Glas. Abends Hallo? Das Was ist denn? Oh, Frau Kraus, Nancy Ritter hier. Wir haben die Waffe im Garten von Chemo. Patrick Bunge. Er hat sie unterm... Scheiße. Vielleicht nochmal langsam, Frau Ritter. Hallo? Hallo? Leg auf. Sportfrei, ihr Lappen. Warum? Ja? Warum, Frau Löscher? Sehen Sie die Verletzten und drehen einfach um. Ich dachte, ich... Hacker, kommen Sie mal. Sie dachten was? Was haben Sie denn gedacht? Lassen Sie verrecken, ist ja bloß ein Bullenschwein. Dass Sie mir anhängen werden. Das sagst du doch, Alter. Hacker! Wenn das jetzt nicht scheißen wichtig ist. Was? Das war unsere Nancy. Unsere was? Nancy Ritter, Polizeianwärterin. Sie hat die Waffe und den Täter vermutlich auch. Bullshit, Kraus, haben Sie denn nicht gehört? Die gesteht gerade. Hier, dieser Zettel ist auch von ihr. Sie war am Tatort. Von wem nochmal? Ich komme nicht mit. Die hier war, die war auch im Krankenhaus. Nancy Ritter sagt, die Böhmecke habe ihr Hinweise ins Ohr geflüstert. Nancy Ritter platzt hier rein und erzählt was von einer Dienstpistole. Dann legt sie einen Zettel, den, ins Büro. Sie verdächtigt einen Rechtsradikalen aus Lörben-West. Nochmal, Kraus, ja? Die Löscher gesteht gerade. Abwarten. Was denn? Was die ballistische Untersuchung sagt. Ah, Lapisier. Bei der Waffe handelt es sich sehr wahrscheinlich um unsere P6. Was soll denn das? Wir haben Glock 46. Können wir bitte zurück in diese Welt kommen, ja? Die erzählt da drin einen Müll zusammen. Müll ist, dass die Böhmecke so gut wie keine Daten auf keinem ihrer Geräte gehabt haben soll. Ja. Was kann ich denn dafür? Ich habe nichts gefunden. Vor 2 Jahren hatten wir außerdem Sig Sauer P6. Es sind noch nicht alle Einheiten durch. P6. Es gibt Zehntausende von den Dingern. Und die Nancy Ritter, die hat nur eine gefunden. Sie ist uns zigmal mit Infos in die Tür gerannt, die alle stimmen. Und wir hören nicht mal hin. Wieso? Was rauchen Sie da eigentlich die ganze Zeit? Axt! Der hat eine Axt! Eine Axt! Schnauze! Hast du das gemacht, hä? Tommy? Mein ganzen... Nee, Chemo, wirklich! Das war's schon! Die Axt? Du hast mir die Axt ins Bein gerammt. Oh. Fall lassen! Lass fallen! Runter von mir, du Fetzer! Gaffer, Tommy! Mein Bein! Gib das, Gaffer! Warum hast du es gemacht, Chemo? Warum die Polizistin? Hat sie was gegen dich in der Hand? Ey! Ich rede mit dir! Füll's mir nicht voll. Jeder reiche Bulle. Riech doch deinen asozialen Hintergrund 10 Meilen gegen Wind. Halt die Klappe! Scheiß werde ich, du Frigid. Und da siehst du wieder. Erstens, leg dich nicht mit meiner Schwester an. Zweitens, es gibt nichts, was ein gutes Gaffer nicht klebt. Ob das die Hände sind von einem durchgeknallten Nazi auf Pervitin oder meine 10 cm breite Axtwunde. Warum haben Sie das mit Ihrem Bruder denn nicht von Anfang an gesagt, Frau Ritter? Das ist nicht Ihre Schuld. Ich bin vorbestraft. Wenn das rauskommt, dann wandere ich ein. Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Tommy. Ihr bisschen Haschisch, das ist eine andere Liga. Was soll das denn heißen? Dass wir von Mengen reden, da sind andere Bundesländer zu faul zum Wiegen. Ich bin aber hier. Und ich müsste hier vors Gericht. Soll ich da so einen Spruch lassen? Sie können ihn ja auch einfach nur besucht haben. Ja, geilo. Ab ins Krankenhaus. Da ist noch was. Wegen Nancy. Was ist denn mit dem Kollegen, der dem Chemo die Waffe gegeben hat? Der verschwindet doch jetzt. Nicht, dass er ein Auge auf meine Schwester macht. Ob es dieselbe Waffe ist, müssen wir erst mal rausfinden. Kann ein paar Tage dauern. Und wenn es ist, dann kümmern wir uns. Okay. Für mich sah es aus, als wäre der Fall erledigt. Nancy Ritter war eine Heldin und Olle Tommy hatte auch mal ein bisschen Glück. Denn seine Schnittwunde im Bein musste in einer Welt behandelt werden, wo es Pflegenotstand gab. Springer. Und Steffi Schulz. Schickt mich meine Chefin den ersten Tag in die Notaufnahme und wen haben wir da? Steffi. Sieht aber übel aus, Tommy. Oh, Steffi. Was denn? Ich verstehe kein Wort, Steffi. Deine Schönheit hat meine Sinne gelähmt. Klapskopf. Trotzdem süß. Aber es muss wohl so ein Naturgesetz sein. Immer dann, wenn du glaubst, da hast jetzt aber mal einen Treffer gelandet, gibt's gleich den Nackenklatscher hinterher. Tut mir leid mit der Kollegin von Nancy. Ja, mir auch. Sie war Mutter. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Tot? Tja. War jemand bei ihr? Keine Ahnung. Ich spring doch jetzt in der Notaufnahme ein. Nun bleib doch mal hier, Tommy, wo es interessant wird. Nee. Herr mit den Krücken. Ich muss los. Ritter? Wo wollen Sie denn schon wieder hin? Mich erkundigen, Chef. Ich hab... Wie wär's mal mit Tagesplan, hä? Aus der Steinlache haben sie einen Drahtesel gefischt. Wie du, ich kenn mich strikt nach Beweise. Ein Fahrrad? Mit einer Rahmennummer? Wisst ich doch nicht. Nun fangen sie bloß nicht an mit Cinderella-Allüren, weil sie zufällig mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen sind. Klingt ja fast wie ein Kompliment, Chef. Blödsinn. Ich bin nur ein Mensch, der Judith Boxen zu schätzen weiß. Und ausgleichende Gerechtigkeit. Wissen Sie, Ritter, wenn die hohen Herrschaften von der Kriminalpolizei ihre Verdächtige wieder rausschmeißen müssen, weil eine von uns was Besseres weiß, dann ist das ein Fest. Ein Fest ist es. War denn nun Ihre Frage? Waffe, die letztes Jahr verloren ging. Ach, beim Fußball, war? Hat das Hammelvieh Röblinger auf Klo vergessen? Röblinger? Wo ist denn der? Ja, krankgeschrieben. Aber jede Wette. Heute Abend, Stammtisch, müssen Sie den vom Tresen flexen. Machen Sie ihn eigentlich heute Abend, Ritter? Wer ist denn mal? Stammtisch, Mal sehen. Zigarette, Frau Löscher? Sehe schon. Allein auf weiter Flur. Jedenfalls tut mir leid für die Unannehmlichkeiten. Wie, und das war's? Jetzt machen Sie es mir doch nicht so schwer. Wir wissen beide, dass Sie uns nicht leiden können. Nicht leiden? Ich saß tagelang in U-Haft. Und weil das nicht genug ist, hat irgendwer in Ihrer Abteilung auch noch ein riesiges Loch in der Tasche. Da purzeln dann die Infos an die Presse nur so raus. Linksextremistin, Travatra. Das hat die Presse selber kolportiert. Wie soll ich denn jetzt Forschungsgelder beantragen? Wie soll ich denn jetzt an der Uni meinen Kollegen in die Augen sehen? Ist ja gut, ich habe mich entschuldigt. Was soll ich denn machen? Es ist richtig schnell. Wir haben ihn doch. Stadtbekannter Fascho. Ich dachte nur, es interessiert Sie, freut Sie, was weiß ich. Na, dann ist ja alles klar. Wie meinen Sie das? Wie es ausgehen wird. Verrückter Einzeltäter. Akten zu. Ja, nicht zu den Kollegen gucken. Ich guck. Bestimmt. Tschüss. Lösch das Feuer. Die Sonne weckt die... Mann, ist das gruselig. Ein Raum voller Bullen. Klappe, Tommy. Ich hab dir doch gesagt, du musst nicht mitkommen. Und dich mit diesen Bestien hier alleine lassen? Nee. Zieh das mal rein. Herrenüberschuss. Meißner! Das ist mein Bruder Tommy. Ach, das Sorgenkind. Nee, komm, es war doch nur Spaß. Nee, wirklich, es war nur Spaß. Was trinkst du denn, hä? Also ich, Zero, verstehst du? Zero, Zero Alkohol, Zero Zucker. Ich suche jemanden. Kennst du den Röblinger? Eben ist er ja nicht herumgesprungen, hat mit so einem Kripo-Menschen da. Ah, da, Herr Hacker. Sie haben doch eben noch mit hier diesem Röblinger gesprochen. Und? Wer will das wissen? Na, der wird gesucht. Hier, das ist ja der Nancy Ritter. Ach, sie schon wieder. Neue Hinweise? Vielleicht. Das ist mein Bruder Tommy. Marco Hacker. Freut mich. Kennen wir uns? Tommy? Entschuldigung. Der kommt mir so bekannt vor. Ja, da haben sie vielleicht das Sachgebiet gewechselt. Also Eigentum und BTM sollten ihn schon kennen, ne? Ach, der hatte Pech, der Junge. Falsche Freunde, falsches Viertel. Welches denn? Viertel meine ich, welches? Na, die Familie Ritter kommt doch aus demselben Lurpenwest wie ihr Chemo-Schützenkönig. Entschuldigung. Geh mal rüber, Jetzt rennt der auch weg. Na, die haben wohl ja alle Jagdwurst gefressen, oder was? Sitzen bleiben, Herr Bunge. Geht's Ihnen nicht gut? Sie schwitzen ja. Wo ist denn der andere? Wenn Sie den Kollegen Hacker meinen, der kommt morgen wieder. Geht's nicht jetzt? Ich kann das Aufnahmegerät auch anstellen, falls Sie ein Geständnis ablegen wollen. Wenn ich was sagen soll, muss er kommen. Er muss gar nichts. Muss er? Er hat's versprochen. Scheiße. Gibt's denn sonst noch was, das Sie mit meinem Kollegen besprechen und mit mir nicht? Welche Drogen sind es denn? Jetzt gucken Sie nicht so. Herr Hacker ist nicht der Einzige, der Ihnen was besorgen kann. Die Frage ist... Was wollen Sie? Was kriegt er denn? Vielleicht hilft das über den Berg. Woher kennen Sie überhaupt Frau Böhmicke? Wen? Die erschossene Polizistin, Sie haben es geschafft, sie ist tot. Herzlichen Glückwunsch, hängt das Strafmaß höher. Ja, als ob mich das interessiert, ich bin da sowieso von allen Seiten gefickt. Welchen? Warum reden Sie denn nicht? Wir können die Waffe zuordnen. Sie haben sie von einem Beamten der Bereitschaft. Sie sind so schlau. Was war's? Eifersucht? Waren Sie der nützliche Idiot? Oder hat sie was rausgefunden? Bisschen Drogenhandel? Sie fahren ja häufig mal nach Tschechien, habe ich gelesen. Hier mal ein Kofferraum voller CDs, da mal Crystal Meth, Waffen, hatten Sie keine mehr. Haben Sie auch an Kollegen verkauft? Wollte sie das ausplaudern? Hatten Sie die Idee? Ich wurde gezwungen. Von wem? Von wem, Herr Bunge? Röblinger. Wem? Reik Röblinger. Nie gehört. Was soll das? Das war er. Wer? Der SUV-Kerl. Bei Chemos Garten, als ich dem Zeug gebracht habe. Ich bin mit meinem Rad in sein SUV geknallt. Er war da, als Chemo mit der Waffe geprallt hat. Was redest du? Hacker ist Kriminalpolizist. Hey, eben, Nancy. Eben. Aber was soll der bei Chemo vor der Tat? Wo willst du jetzt hin? Ey! Nehme, schlafen. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und das rate ich dir auch. Wenn du dein Leben magst und frische Luft und sowieso, scheiß doch auf Krimi. Stehen bleiben, Polizei. Ach nee, ich auch. Stehen bleiben oder ich schieße. Das ist ein Witz, oder? Ich will die Hände sehen. Wie denn? Mit Krücken? Zum letzten Mal die... Waffe runter, Hacker. Kraus? Waffe runter. Wie soll er denn fliehen? Ich hätte gerne einen Kaffee. Hallo. Nancy, vielleicht tust du der Kollegin mal mitteilen, dass ich nicht mit Buletten rede. Aha, und was ist mit ihr? Du sagst ja gleich, dass mit dir was anderes ist. Und wieso? Miese Vorgeschichte. Das ist ja nett hier. Entschuldigung. Es ist das Beste, was wir in Lurban West zu bieten haben. Genau, so sieht's aus. So war das nicht gemeint. Warum nehmen Sie meinen Bruder fest? Verhört. Wir haben ihn nicht festgenommen. Wir haben das ist nicht Ihr scheiß Ernst. Die Reifenspuren am Tatort passen zu seinem Mountainbike. Er hat es erst Stunden nach dem Angriff als gestohlen gemeldet. Der Nazi hat es ihm geklaut. Das weiß ich doch. Und Ihr Bruder hat auch genau das gesagt. Wieso verhören Sie nicht Röblinger? Machen wir, das machen wir. Und wieso glauben Sie nicht, dass mit Ihrem Hacker was gewaltig nicht stimmt? Und was? Hä? Sagen Sie es mir. Sie sind doch das Wunderkind. Sie stochern irgendwo rum und ziehen ein Chemo raus. Dann stochern Sie wieder und haben erst einen und dann den zweiten Polizisten am Schlafittchen. Kommen Sie. Wieso hat sich die Böhmicke an die Löscher gewendet? Forscherin zur Polizeigewalt, Rassismus, Sexismus in den Behörden. Wir sind da forschen. Das ist doch kein Geheimnis. Bei uns sind doch die meisten. Oder nicht? Ich nicht. Und weiter? Ich brauche Fakten, Nancy. Aber ich habe von der Böhmige nicht mal einen vollständigen... Was denn? Chatverlauf oder so. Aber wer braucht das, wenn wir Rüblingers Daten haben? Das gibt's doch nicht. Nancy! Der verbrennt Beweise! Der verbrennt doch Beweise! Weg von dem Feuer! Weg! Komm raus da! Der verbrennt Beweise! Du mal halblang, was mischst du dich denn hier überall ein? Ist immerhin noch meine Freundin und mein verfecktes Haus, das hier in Flammen... Nancy! Deine Freundin! Oh. Dein Haus! Oh. Deine Eier! Hilfe! Andermal. Neues Auto? Fenster auf. Wo ist denn Ihr SUV geblieben? Alles, was in meiner Nähe ist, wird versetzt. Wollen Sie mir durch die Blume mitteilen, Sie haben von meinem Versetzungsgesuch gehört? Hm. Ihr Pech. Jeder andere hätte sich gefreut. Ekelhaft. Egal. So wie die Böhmige sich gefreut hat? Was wollen Sie damit sagen? Nix. Ich sag nie was, was ich nicht belegen kann. Das ist löblich. Aber springen Sie doch mal über Ihren eigenen Schatten. Na, kommen Sie raus. Ich habe eh nicht länger vor, in diesem Verein hier zu bleiben. Wo wollen Sie denn hin? Ich dachte mir, ich lasse mich in den Landtag wählen. Mal 4 Jahre lang nichts zu tun haben mit Mord und Totschlag, den ganzen Scheiß hier draußen. Ist die Scheiße nicht hier drin? Besonders kryptisch heute, was? Angenommen. Aha. Sie wären mit der Böhmicke und dem Rüblinger zusammen in der Ausbildung gewesen. Wie das Foto in Böhmickes Spind belegt, da hätten sich doch Freundschaften ergeben können. Unter anderem? Unter anderem, genau. Alles kann, nichts muss. Sagen wir engere Bindung? Angenommen, Sie haben zusammen trainiert bei Ronny Lange. Angenommen, es sind ein Haufen rechtsnationale Kollegen in diesem Umfeld unterwegs. Angenommen? Ja, nur mal angenommen. Sie trainieren zusammen, Sie machen Schießübungen, fahren zusammen nach Tschechien, kann man mal mit der AK-47... Was denn für eine AK-47? Ja, der Chemo ist öfter runtergefahren zu sowas mit den Kameraden. Hat gequatscht? Ronny Lange auch. Und kann das sein? Gucken Sie mal auf dem geposteten Bild hier. Das ist doch nicht etwa der Rüblinger. Ach, der mit dem Balken vorm Gesicht? Ja, ne? Die haben das natürlich kaschiert, würde ich auch machen. Hm. Nur mal angenommen, weil man hat ja dann so einen richtigen Klüngel. Oder, wie sagt man, Netzwerk. Wäre blöd, wenn man da als Böhmicke mit Beziehungen drin hängt. Weil es kann, nichts muss. Ja, genau. Beziehungen gehen zu Bruch. Erst mit dem einen Typ, dann mit dem zweiten Typ und beide haben so einen Hals. Wenn die jetzt petzen geht, was kommt denn dann? Netzwerk, Disziplinarmaßnahmen, Versetzungen, Strafverfahren. Ein Riesenhickhack wäre das. Ja, angenommen es wäre so, wäre es doch besser, die verschwindet. Und ihr Handy wird bearbeitet, bevor es an die IT-Kollegen geht. Wenn die nichts finden? Pech. Übrigens, den SUV habe ich einen verrückten Ukrainer verkauft. Die stehen voll auf die Dinger. Dabei wollte ich Sie noch nach der Delle in der Tür fragen. Sah aus, als wäre ein Fahrrad reingekracht. Tja. Tja. Zu spät. Ehrlich. Ich habe meine Schwester 3-mal gefragt, als sie mit gepackten Koffern vor mir stand. Willst du wirklich in diese blöde Fachhochschule zurück? Und jedes Mal hat sie ja gesagt. Irgendwann, sagte ich, irgendwann kommt noch der Tag, da hast nicht du die Wahl, dem Betrieb den Rücken zu kehren, Nancy. Irgendwann bist du der Betrieb und dann stehst du dumm da und weißt nicht mehr, wo hinten ist, wo vorne. Bitte heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich habe es echt probiert, weißt du, aber da war nichts zu machen. Ich schwöre. Ich schwöre. Und das ist halt noch so eine Sache von unserer Nancy. Dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen. Dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen. Die ist nicht nur stur und so. Verfassung und Recht achten und verteidigen. Verfassung und Recht achten und verteidigen. Und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. Und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. So wahr mir Gott helfe. Die ist auch selten dämlich. Erster Angriff. Hörspiel von Dirk Lauke. Es spielten Nancy Ritter, Maike Knirsch, Tommy Ritter, Johannes Kienast, Gesche Kraus, Katja Bürkle, Marco Hecker, Thomas Arnold, Carla Löscher, Charlotte Müller. In weiteren Rollen Anna-Sophie Schindler, Peter W. Bachmann, Elmar Emich, Henning Peker, Matthias Reichwald, Till Schmidt, Corinna Waldbauer, Anja Strohschein und Tobias Barth. Dramaturgie Nicole Standke, Ton André Lühr, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Stefan Kahnes. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2020 für den ARD-Radio-Tatort.